Jamel ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Gegelow im Landkreis Nordwestmecklenburg, etwa 10 Kilometer westlich von Wismar. Jamel hat 35 Einwohner und es könnte eigentlich alles sehr idyllisch dort sein im Grünen, nicht weit von der Ostsee. Es könnte. Wären da nicht die überwiegende Anzahl der Einwohner, die rechtsgesinnt sind im Dorf von Jamel? Da ist von einem nationalsozialistischen Musterdorf allen Ernstes die Rede, von einem Freilichtmuseum des Dritten Reiches, sprechen die teilweise im Netz. Ja, und wer dort in Jamel anders denkt, der hat es nicht leicht. Und das sind mindestens zwei im Ort, nämlich das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeier, die mittlerweile bundesweit bekannt sind, weil sie sich nicht einschüchtern lassen, weder von rechten Parolen und Drohungen noch von Gewalt. Und um das zu demonstrieren, dieses nicht eingeschüchtert werden, veranstalten sie seit mittlerweile 9 Jahren das Musikfestival Jamel rockt, den Förster Forstrock für eine bunte Welt. Das findet auch heute und morgen wieder statt. Und das, obwohl es vor knapp 2 Wochen einen Brandanschlag auf die Scheune der Lohmeiers gegeben hat. Mitten im Aufbaustress erreichen wir Birgit Lohmeier. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Frau Lohmeier, ist Ihnen diese Entscheidung leicht gefallen? Wir haben uns sofort in der Nacht des Brandanschlages auf uns und unser Haus entschieden, wir werden das Festival natürlich nicht ausfallen lassen. Denn insofern hat der Brandstifter uns nur einen guten Grund mehr gegeben, zu sagen, wir beugen uns nicht diesem Nazi-Terror. Fühlen Sie sich denn nicht auch an Leib und Leben bedroht? Natürlich, das muss man. Also wir hatten sogar 4 Feriengäste zu der Zeit des Brandanschlages mit in unserem Haus. Es waren im Grunde 6 Menschenleben bedroht in der Nacht. Wenn von einem nationalsozialistischen Musterdorf die Rede ist, was hat man sich darunter vorzustellen? Was heißt das für die Stimmung im Dorf? Wie ist die Atmosphäre? Die Atmosphäre ist gelinde gesagt bizarr, aber auch sehr bedrückend. Also das merken nicht nur wir. Wir werden ja seit Jahren schon konsequent gemobbt von den Nazi-Nachbarn. Das merkt auch jeder, der das Dorf betritt und sich ein wenig umtut. Also man ist als Fremder nicht wohlgelitten, man wird eher noch beschimpft oder mit Hitlergrüßen empfangen. Das ist schon sehr, sehr hart einfach zu sehen, dass es möglich ist, dass in Deutschland so eine Terroristengruppe ein kleines Dorf drangsaliert und versucht einfach jeden, der anders denkt, der etwas gegen ihre Ideologie zu sagen hat, ja, auch mit Gewalt durchaus zu vertreiben. Was heißt das für Ihre täglichen Begegnungen im Alltagsleben beim Einkaufen oder was weiß ich auch immer? Naja, Sie sagten selbst 35 Einwohner. Sie können sich vorstellen, unser Dorf hat nicht einen Laden, keine öffentliche Einrichtung, die man zusammen besuchen könnte mit diesen Nazi-Nachbarn. Man erledigt sämtliche Wege mit dem Auto. Insofern ist das aneinander vorbeifahren, maximal, kein Kontakt. Ich finde Sie wahnsinnig mutig. Haben Sie keine Angst? Natürlich, das wäre ja dumm, keine Angst zu haben. Gerade in der jetzigen Situation, wo wirklich ein Mordanschlag auf uns verübt worden ist. Natürlich haben wir Angst, aber wir werden immer stärker mit jeglicher Herausforderung, der wir hier entgegensehen müssen. Insofern, wir sind wachsam. Wir sind schon sehr lange sehr wachsam und wir werden jetzt natürlich auch noch wachsamer sein in Zukunft. Und über die Neonazis in Jamel wird auch schon lange geredet. Andere wären an ihrer Stelle schon längst weggezogen. Warum bleiben sie? Wir haben eine neue Heimat hier gefunden. Wir haben ja vor 11 Jahren uns bewusst von der Großstadt aufs Land bewegt. Das war ein Lebenstraum von uns. Wir haben ein wunderschönes Gelände hier, ein wunderschönes altes historisches Haus, das wir sanieren. Wir haben viele neue nette Menschen kennengelernt hier, die nicht Nazis sind. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund zu weichen. Und viele Menschen, die entweder hier direkt mit uns befreundet sind und hier leben vor Ort, aber auch in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, mit denen wir in Kontakt sind, unterstützen uns ideell. Jetzt gerade auch materiell nach dem Brandanschlag. Und wir merken einfach, wir sind für viele, viele Menschen Vorbilder, was Zivilcourage anbelangt. Und das stärkt uns schon sehr. Und mit dieser mutigen Einstellung machen Sie eben auch dieses Musikfestival heute und morgen. Jamel rockt den Förster Forstrock für eine bunte Welt. Ist es einfach, ist es schwierig, da Musiker und auch Gäste zu finden? Musiker zu finden ist überhaupt nicht mehr schwierig. Wir bekommen mittlerweile aus ganz Deutschland auch Anfragen schon im Vorwege jedes Festivals. Wir bekommen Benefits-Angebote von namhaften Bands. Das ist überhaupt nicht schwierig. Eher die Auswahl zu treffen stellt an vor gewisse Herausforderungen. Was die Besucherzahlen anbelangt, war es bisher immer sehr verhalten, zumindest von Menschen, die hier direkt in der Region ansässig sind, hatten wir eher weniger Besucher. Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, wie der Nazi-Terror hier auch wirklich in die Breite wirkt. Und was die Musiker betrifft, haben sie auch deshalb so einen Andrang, weil Neonazis im Dorf sind, sprich, weil diese Menschen ein Zeichen setzen wollen? Ja, die nutzen sozusagen unser Festival, sich mit uns in eine Reihe zu stellen und zu sagen, wir wollen keine dritte Diktatur auf deutschem Boden haben. Sie machen also 2 Wochen nach diesem Brandanschlag dieses Festival. Wir sprechen in diesen Tagen über ein Flüchtlingsfest, das in Heidenau geplant war, wo sich die Polizei nicht in der Lage sei, dieses Fest zu schützen. Werden Sie denn gut unterstützt von Polizei und von Behörden? Durchaus. Also unsere Sicherheitsbehörden hier sind natürlich gerade auch nach dem Brandanschlag noch mal mehr wachsam, was das Thema Rechtsextremismus anbelangt. Die zuständige Polizeiinspektion ist wirklich tadellos in dem, was sie tut. Sie ist mit uns in Absprache für Sicherheitskonzepte, nicht nur für unsere Veranstaltung, sondern auch für unser Leben hier im Dorf. Da können wir nicht klagen. Was die Politik anbelangt, naja, da merken wir alle in ganz Deutschland, das ist etwas behäbiger, das Reaktionsvermögen auf rechtsextremen Terror. Birgit Lohmeier, Veranstalterin des Musikfestivals Jamel Rock, den Förster in Mecklenburg-Vorpommern, das heute Abend zum 9. Mal stattfindet. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.